Und ich ging mit ihr ein Stück ihren Weg bis nach Haus. Und wir sprachen über dich, warum nicht? Ja. An der Wand.